Telekom Münzfernsprecher Cottbusser Damm 77 ohne Kabine an Radio Aporé. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört ein Telekom-Aufkleber mit der Aufschrift "Hier stecken 1000 Geschichten drin". Wenn das so weitergeht mit der Berichterstattung, könnte das zutreffen. Ansonsten keine weiteren Vorkommnisse. Ahoi.